immer klar, die Freiheit wirklich frei, strahlt der Horizont oder trügt der Schein, wenn das Morgen kommt, was mag dann was dir vorher bestimmt, das wild wie ein Orkan dein Kampfesvolk beginnt. Leuchtend standst du da wie ein Stern im All. Ist der Sieg dir nah oder naht dein Fall?